Blockchain-Anwendungsbereich 5. Transparenz. Nachdem jeder Blockchain-Teilnehmer die komplette Update-Historie der Community einsehen kann, entsteht bei einer Blockchain vollständige Authentizität. Wie du noch gleich feststellen wirst, ist dieser Bereich der Blockchains aus meiner Sicht der derzeit zukunftsträchtigste. Persönlich glaube ich, dass wir enorm viele der nächsten Blockchain-Anwendungen aus den gleich aufgeführten sehen werden. Starten wir mit Buchhaltung.